ich bin grob. In einer Wohngemeinschaft wohne ich mit Klaus. Wenn ich Kacke mach, schmeißt er mich raus. Jeden Tag das gleiche Spiel. Die Schule ist unser gleichsames Ziel. Immerzu muss man da hocken. Dabei würde ich viel lieber rocken. Oder zocken. Oder Lehrer, Lehrer, lasst uns Klebstoff rauchen, weil wir ihn brauchen, sonst geht's uns schlecht. Wir finden alles toll, denn wir machen uns doll und dann auf ins Gefecht. Lehrer, Lehrer, lasst uns Klebstoff rauchen. Abhängig, denn das ist heute so gängig. Ich bewundere da den Klaus, denn der kommt ohne Drogen aus. Lehrer, Lehrer, lasst uns Klebstoff rauchen, weil wir ihn brauchen, sonst geht's uns schlecht. Wir finden alles toll, denn wir machen uns doll und dann auf ins Gefecht. Wofür? Mob, ich brauch nen Job mit Bezahlung, aber kein Atomkraftwerk wegen Strahlung. Irgendetwas ohne viel Können. Verdammt, ich muss zum Amt schon bald rennen. Lehrer, Lehrer, lasst uns Klebstoff rauchen, weil wir ihn brauchen, sonst geht's uns schlecht. Wir finden alles toll, denn wir machen uns doll.